Ach, was waren das noch für Zeiten damals in West-Berlin, als die Mauer für frische Sprüche ihre andere Seite hergeben musste. Ich geh kaputt, kommst du mit? War so ein Spruch. Ach ja. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Einsteigen bitte, zur Rundfahrt durch das zweigeteilte Wunder an der Spree. Einsteigen bitte, please, bei Joster, par favore, s'il vous plaît. Graffiti, Schriftgraffiti begann mit der Errichtung des ersten Teilstücks der Mauer. Freier Blick aufs Mittelmeer, weg mit dem Watzmann. Die Mauer als Wandzeitung von den Sprüchen und Zeichnungen auf der Westberliner Seite. Erst wurde die größte Wandzeitung der Welt löchrig, dann verschwand sie völlig. Und mit ihr offenbar auch der Widerspruchsgeist jener Jahre zuvor. Freiheit für Grönland, weg mit dem Packeis, ist so ein Spruch, der sich uns eingeprägt hat und ja nun langsam in Erfüllung geht. Die Politik sorgt dafür, danke für den Klimawandel. Genug der Vorworte. Ralf Beiderkellen hat noch beschriebene Mauerreste aufgespürt und bringt sie zum Tönen. Wir gehen jetzt einfach auf der Spur der Hinterlandsicherung des ehemaligen antifaschistischen Schutzwalls spazieren und führen das Gespräch, was du mit mir führen wolltest. Über Graffiti oder Kunst an der Berliner Mauer. Einsteigen bitte, zur Rundfahrt durch das zweigeteilte Wunder an der Spree. Einsteigen bitte, please, par Joster, par favore, s'il vous plaît. Die Mauer hatte immer eine Art von Aura, jedenfalls von Westseite. Also einmal war es da sehr still, es fuhren keine Autos mehr, was sehr angenehm war. Dann trieb sich allerlei Getier da herum, es wuchsen interessante Pflanzen. Es waren so absolute Ruhezonen, also innerhalb von West-Berlin, diese Grenzgeschichten. Und das hatte eine große Faszination, nicht für mich, da waren eigentlich immer ziemlich viele Leute unterwegs. Und das konnte man dann ablesen daran, dass im Laufe der 60er, 70er Jahre, das kulminierte eigentlich Anfang der 80er Jahre, die Mauer über und über beschrieben wurde. Selbst die Mauer der Chinesen ist nicht so schön gewesen. Wir haben die Kultur vor unserer Tür. Kommt von overall, wen ihr wolle Mühe. Kommt to see the wall. Hier endet der erste Teil des einzigen Städtepuzzles der Welt. Im Sommer 1983 hat der Hörspielautor Ronald Steckel eine Idee, die ihm zunächst eher abgedroschen erscheint. Er will die Sprüche auf der Berliner Mauer sammeln und zu einem Hörstück verarbeiten. Nach einem kurzen Anruf beim damaligen Sender Freies Berlin und dem RIAS stellt sich heraus, dass entgegen seinen Erwartungen noch niemand die Mauer gemacht hat. Erich, drück den Schlüssel raus. Also macht sich Steckel auf den Weg, wandert an der Mauer entlang und füllt 6 Notizbücher mit Sprüchen, aus denen er dann eine Kurzversion destilliert. Nur, wer soll sie lesen? Er wendet sich an einen Bekannten, an den Kabarettisten Wolfgang Neuss, der zu dieser Zeit schon als zahnloser Stadtindianer in der Lohmeierstraße in Berlin-Charlottenburg lebt. Da bin ich zu Neuss gegangen und habe ihm den Vorschlag gemacht. Und dann sagte er, ja, Geld kann ich immer brauchen. Dann kriegt er das Manuskript in den Finger, brachte ihm irgendwann das Manuskript und er sagte, mein Gott, was machen wir hier? Und ich sagte, wieso, was meinst du? Und er sagte, wir machen uns zur seelischen Müllabfuhr der gesamten Stadt. Brandenburger Tor bis Mariannenplatz, Schlesisches Tor, Liesenstraße, Bernauer Straße. Zustand Juni bis August 1983. Die beschriebene Mauer, die Schrift an der Mauer. Und die, da hatte Steckel recht, war eigentlich schon ein ganz alter Hut. Eben zu derselben Stunde gingen hervor Finger wie einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Altes Testament, Buch Daniel, Kapitel 5. König Belsazar wird das Ende seiner Regentschaft und seines Lebens als Schrift an der Wand prophezeit. Das aber ist die Schrift, allda verzeichnet, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Gezählt sind die Tage deiner Herrschaft, gewogen und für zu leicht befunden. Zerteilt wird dein Königreich und den Persern und Medern übergeben. Auch die Mauern der Stadt Pompeji waren über und über mit Sprüchen bedeckt. Ihr Inhalt war allerdings oft weit weniger prophetisch. Albanus ist eine Tunte. Wir haben ins Bett gepinkelt. Ich geb's zu, unser Fehler, Gastgeber. Fragst du jetzt, warum? Es gab gar keinen Nachttopf. Ich staune, Wand, dass du nicht zerfallen bist, da du so viel Blödsinn von Schreibern ertragen musst. Graffiti, Schriftgraffiti begann mit der Errichtung des ersten Teilstücks der Mauer. erklärt Ralf Gründer, Jahrgang 1955, Wahlberliner seit 1980 und Autor des Buches Berliner Mauerkunst. Sofort waren politische Gegner dort und haben zum Beispiel raufgeschrieben Schandmauer oder KZ oder diese Mauer muss weg. Das waren die ersten Sprüche und die sind eben auf der gemauerten Mauer in riesengroßen Buchstaben aufgetragen worden. Das war auch kein Problem. Nur diese Massengraffiti, die gab es halt eben nicht. Und der Anfang war eben hochpolitisch und später wurde es dann eben allgemein, sagen wir es mal so. Die Vorlagen für diese frühe Beschriftung lieferten nach Ansicht Gründers die Regierungen in Ost und West selbst. Die DDR hat riesige Agitationswände aufstellen lassen mit Sprüchen und der Westen durch das Studio am Stacheldraht hat riesige Agitationswände aufstellen lassen mit Informationen für den Osten. Die ganze Zeit, also von meinem Aufenthalt in West-Berlin an, ich habe ja von den 28 Mauerjahren immerhin 21 mitgekriegt, fand dieser Prozess der Beschriftung der Mauer eigentlich ununterbrochen statt. Die Klagemauer. Die Klagemauer. Also ich erinnere mich an einen Satz, der sehr, sehr früh an der Mauer stand. Also als ich nach West-Berlin kam, war der schon da, in riesigen Lettern auf dem Potsdamer Platz, durch Leiden lernen. Sehr eindrucksvoll. Ich fand den Satz immer total doof, weil ich glaube, dass man durch Leiden nicht sehr viel lernen kann. Irgendwie. Es sei denn, man lernt was in Bezug auf die eigenen Grenzen und die eigenen Möglichkeiten des Ertragens. Aber das war sehr eindrucksvoll. Die Mauer in ihrer ersten und zweiten Inkarnation eignete sich, wohl auch aufgrund der kruden Beschaffenheit ihrer Oberfläche, nur bedingt als Leinwand. Das änderte sich 1976, als die DDR die sogenannte Grenzmauer 75 errichtete. Offizieller Name: Stützwandelement UL 12.11, Höhe ohne Röhre 360 cm, Breite 120 cm, Gewicht ohne Röhre 2750 kg, Einkaufspreis 359 Mark der DDR pro Segment. Anzahl: ca. 45.000 Elemente wurden um Berlin verbaut. Anschaffungskosten 16.155.000 Mark. Quelle: Dokument VS Nummer H095931, zweite Ausführung. Seltsam perfekte Reihen mit starkem Eigencharakter. Und deren glatte, weiße Oberfläche schien förmlich nach Beschriftung zu schreien. Ich fragte Kippenberger zum Thema Mauer, sagte: Mauer, das ist die größte und billigste Werbefläche der Welt. Der Experimentalfilmer und Multimedia-Künstler Knut Hoffmeister, Jahrgang 1956, kam 1974 nach Berlin und stand als Fahrer und Mädchen für alles in den Diensten des Malers und Performance-Künstlers Martin Kippenberger. Nachdem letzterer eine gigantische Werbung für ein Konzert im Kreuzberger Club SO36 auf die Mauer am Potsdamer Platz gemalt hatte, überschrieb Hoffmeister sie mit einem eigenen Spruch. Mauern sind ein super Spaß. Ich habe dann mir überlegt, wie kann ich die Mauer negieren? Ich wollte irgendwas drauf machen, um die Mauer nicht mehr als Mauer anzuerkennen. Und wollte eigentlich schreiben, also habe dann das Video erstmal weiß übergemalt, so ein bisschen. Ich brauchte ja einen Grund. Und habe dann, ich wollte eigentlich schreiben, die Mauer ist ein super Spaß. Aber in der Aufregung, wir haben ja nachts gemacht, habe ich mich verschrieben. Mauern sind ein super Spaß. Ja, das ärgert mich bis heute, weil ich wollte es explizit auf diese Mauer beziehen. Aber ich habe: Mauern sind ein super Spaß am Potsdamer Platz. Durch die ungeheure mediale Präsenz der Mauer wurde sie bald zum beliebten Objekt der Werbung für Berliner Bands. Einstürzende Neubauten? So wurde Hoffmeisters Spruch nach knapp einem Jahr von der Band Interzone übermalt. In der Nacht zum 17. Juni malte sie auf knapp 40 Metern ihr Bandlogo auf die Mauer und wurde dabei laut Spiegel vom britischen Militär, der Berliner Stadtpolizei und der ortsansässigen Feuerwehr unterbrochen. Knut Hoffmeister erinnert sich an eine ähnliche Begegnung. Im August 1981 veranstaltete er mit anderen ein Super-8-Filmfestival an der Mauer, die zu diesem Zwecke weiß getüncht wurde. Und dann kamen die Alliierten, die Briten. Richtig offiziersmäßig kamen die ganz cool an und wir als so junge Punks, oh Scheiße, die Armee kommt, ja. Und haben gesagt, oh, ist es verbieten, ne, dass wir da an der Mauer rummalen? Und da sagte der britische Offizier ganz cool, it's not our wall. Er sagt auch aber, I'd like to inform you, ne? Wenn ihr, die DDR fängt schon 3 Meter vorher an, die stehen alle da hinter der Mauer, die wissen genau, was ihr macht, die haben uns nämlich Bescheid gesagt. Und wenn ihr irgendwie Kacke baut und die greifen rüber und können und ziehen euch hoch, dann haben sie euch am Haken. Wir können euch erst wieder helfen, wenn ihr 3 Schritte zurück macht. Dann können wir euch wieder helfen, aber vorher nicht. Mensch, du Aliwinse, West-Berlin-Sektor, da hinten steht schon Infopo-Inspektor. Wenn der dich sieht, wird am Ende der noch tätlich. Drum bleib im Land und ernähre dich redlich. Was die wenigsten Sprüche-Sprayer und Mauerkünstler damals wussten: Das Hoheitsgebiet der DDR erstreckte sich noch zwischen 3 und 8 Metern westlich der sogenannten Vorderlandmauer. Beim Sprühen standen sie daher mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Sozialismus. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Durch sogenannte Schlupftüren in der Mauer konnten jederzeit Grepos, Grenzpolizisten in Uniform oder in Zivil, auf die Westseite kommen und die Mauerschänder verwarnen oder in Extremfällen gleich mitnehmen. Und im Osten war man geradezu unheimlich gut darüber informiert, was auf der Westseite der Mauer stattfand. Es war in der Nacht vom 12. auf den 13. August 81 haben wir das gemacht, genau. Und am 13. morgens, ganz früh, völlig übernächtigt, bin ich mit meinem Auto, 3 Linden, nach Westdeutschland gefahren. Und in Helmstedt, also auf der DDR-Seite, haben sie mich richtig rausgewunken. Und steigen sie mal aus und auf den Stuhl gesetzt. Und ich hätte die Grenzanlagen der DDR gefilmt. Die müssen irgendwie einen Spitzel gehabt haben. Und haben mich dann verhört, aber sie haben das genau verfolgt, das stimmt, ja. Und nicht nur ihn. Auch für den später bekannt gewordenen Mauerkünstler Christophe Boucher wurde es zunehmend schwierig, die Transitstrecken zu benutzen. Ein Loch in der Mauer, lieber Erich, ein Loch. Machst du, lieber Stasi, machst du. Die Kundschafter des Friedens. West-Berlin war durchsetzt mit Stasi-Mitarbeitern, mit Westlern, die pro SED waren, und die haben natürlich hier ihre Dokumente angefertigt. Erklärt sich Mauerchronist Ralf Gründer dieses Wissen. Die DDR besaß Infrarot-Sprechgeräte. Die waren abhörsicher. Das heißt, der gute Mann brauchte sich nur in seine Wohnung setzen im Bereich der Mauer, musste nur wissen, auf welcher gegenüberliegenden Seite in Ost-Berlin das entsprechende Gegenstück stand. Und dann konnten die kommunizieren stundenlang und wurden niemals abgehört. So nicht, Erich, so nicht. Und wenn ihnen etwas gar nicht passte, was da an der Mauer stand, legten die Grepos auch persönlich Hand an ihre Mauer. Karl-Heinz Kutzdass hat von 1972 bis 1989 die Mauer fotografiert und auch selbst kleine Graffitis aufgetragen. Er erlebte, wie Ostsoldaten ein Bild des amerikanischen Malers Richard Hambleton übertünchten. Als ich da malte, nachts kamen plötzlich Polizisten mit einem Farbeimer, und Westpolizisten haben mich dann gewarnt und haben gesagt, da kommen welche. Und dann bin ich also schnell mit einem Sprung aus dem Bereich, der ja 4 Meter etwa vor der Mauer schon östlich war, bin ich weggesprungen und habe mir eben angeschaut, was die da machten. Und diese roten Abdrücke, die ja wie Blut aussahen, und die haben sie übermalt. Aber auch von Westseite gab es solche Säuberungsaktionen. Bevor offizieller Besuch an die Mauer gefahren ist, sind französische Soldaten losgezogen und haben Sprüche an der Vorderlandmauer weiß übertüncht. Da gibt es also Akten zu. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sich gefragt hat, also warum dürfen die offiziellen Menschen, die Politiker oder höheren Militärs eigentlich nicht des Volkes Wille lesen? Es ist übertüncht worden. Wie viele Jahre das gemacht worden ist, weiß ich nicht, aber es kam vor. Und diese Zensur hielt auch nach dem Fall der Mauer noch an. Ralf Gründer steht vor der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße. Als hier die offizielle Eröffnung dieses Platzes gab, wurde ein Graffiti entfernt oder ein Mauerbild, wo ich mich sehr gewundert habe, weil hier stand in riesigen Lettern Nazis raus und ein kleineres Graffiti Denkmal. Die Mauer steht nun schon jahrelang, nun kann sie weg. Zu Beginn der 80er Jahre war es quasi ein Muss geworden, sich an der Mauer zu verewigen, Für Einheimische, aber auch für Touristen. Aber auch Schulklassen sind ganz vorbereitet schon nach Berlin gekommen, die ja damals in Mengen West-Berlin besucht haben und haben dann da irgendwelche Sachen hinterlassen. Das war schon sehr interessant. Killt alle Mathelehrer! Von simplen Feststellungen der eigenen Existenz. Ich war hier. Es ist alles deprimierend, Claudia. Über Zuneigungsbekundungen. Adrienne, ich liebe dich. I love you, Jitem. Zur Artikulation der sich formierenden Umweltbewegung. Die Sabotageanfälligkeit von AKWs ist unberechenbar. Rettet den Ozongürtel der Erde. Diese Mauer ist kalt. Fass sie mal an. Rassistischen Auswüchsen. Türken raus, Brut des Bösen. Handfesten politischen Aussagen und Aufforderungen. Instandbesetzung der Waldemarstraße 33. Die BWG lässt unser Haus vergammeln. Leute, bleibt heiter, der Häuserkampf geht weiter. Oder unterhaltsamem Blödsinn. Freier Blick aufs Mittelmeer, weg mit dem Watzmann. Fand sich alles auf der Mauer und noch mehr. Es waren sehr witzige Sachen drunter. Manchmal, es gab auch so Kettentexte. Also einer schreibt einen Text, ein anderer kommentiert den, der nächste kommentiert den wieder und so weiter und so fort. Liebe Dörte, weißt du, manchmal habe ich einfach Angst um dich, weil ich dich liebe. Ich glaube nur, du verstehst das. R. Lieber Ralf, du brauchst keine Angst zu haben, weil es mir genauso geht. Ich liebe dich. D. Ronald Steckel nannte seine Mauerspruchsammlung die größte Wandzeitung der Welt. Heute liegt eher ein Vergleich mit dem Internet nahe, wo die User auch die größten Banalitäten neben profunde Einsichten stellen. Es war von Anfang an total heterogen. Also politische Parolen und private Liebesbriefe. Also in der ganzen Spanne spielte sich das ab. Und es gab keine Logik. Überhaupt nicht. Es war völlig irrational. Also wer, wann, was, warum da irgendwie raufgeschrieben hat. Da war keine Logik drin zu erkennen. Diese Mauer ist blaue U-Boot-Logik. Und dann wurde es plötzlich weniger mit den Sprüchen. Der Zeitpunkt, wo ich mit dieser Arbeit anfing, 1983, war eigentlich der letztmögliche. Weil 1984, witzigerweise, ging das los, dass große Flächen der Mauer übermalt wurden. Also das begann eine neue Phase, die Bildphase, die dann ganz eindeutig dominiert hat. Also bis zum Abriss der Mauer, bis 1989, wurden hauptsächlich Bilder gemalt. Das hatte ja auch magnetische Anziehungskraft. Also es kamen also internationale Künstler, die sich da verewigen wollten. Und während ich am Arbeiten war, diese Sachen irgendwie abschrieb damals, dachte ich, mein Gott, das ist eigentlich ziemlich beinhart. Hier kriegt jeder sein Fett ab. Also der Westen wie der Osten. Was später noch zu Irritationen führen sollte, die Ronald Steckel anlässlich einer Vorführung seines Hörstücks nach dem Fall der Mauer hautnah erlebte. Denn den Bewohnern der DDR war gar nicht klar, was da alles auf der Mauer gestanden hatte. Drüben sind auch Menschen. Nehmen die Drogen, damit dies ertragen? Der humanste Staat der Welt. Wir haben uns bewährt. Arbeitslager. Zurzeit 7000 politische Gefangene. Schießbefehl. Kopfgeld 500 Mark Ost. Goldene Armbanduhr. Sonderurlaub. Menschenhandel. Jahresumsatz 50 Millionen Mark West. Ministerium für Staatssicherheit. D113 Berlin. Normannenstraße. Für die war das bitter. Das gab hinterher eine Riesendiskussion. Und ich merkte plötzlich, viele Leute waren total angefasst, weil für die war die Mauer ja schon eine Art von existenzieller Verhöhnung. Also in einem Land zu leben sozusagen, das eingekesselt ist von Stacheldraht und von Mauern. Aber die Texte, also auch die spottenden Texte, die beißenden Texte über die DDR, die haben die wie eine Kränkung empfunden. Die fühlten sich nochmal verhöhnt. Also als sie dann sozusagen mitkriegten, was auf der Westseite der Mauer alles passiert war. Auf den verbliebenen Resten der Mauer befinden sich Sprüche heute nur noch in Form von Bildunterschriften. Es stellt sich die Frage, wo sind sie geblieben? Überall. Also die ganze Stadt, also gerade Berlin-Mitte, würde ich mal sagen, ist randvoll mit Street-Art, sagen wir es mal so. Aber okay, diese Sprüche sind weg. Das ist richtig. Also ich war hier macht ja auch keinen Sinn mehr jetzt. Also wer schreibt schon in Kreuzberg jetzt oder im Wedding, ich war hier. Da war eben die, dadurch, dass Berlin die Mauer weggenommen hat, quasi auch radikalst aus dem Stadtbild entfernt hat, gibt es keine Möglichkeit mehr, sich auf dieser Mauer zu verewigen. Es gibt da vielleicht noch die Ausnahme, das wäre der Mauerpark. Aber auch da in der Tat sind die Sprüche weg, sondern es sind eigentlich Sprayer dort, die dort ihre Writings machen. Aber Sprüche in dem Sinne sind eigentlich out, ist vorbei. Die Szene scheint nicht mehr zu existieren. Wo sind die Sprüche heute? Also soweit ich das beurteilen kann, über die ganze Stadt verstreut. Aber es gibt keinen Sammelpunkt mehr. Es gibt keine Fokussierung der ganzen Angelegenheit. Vielleicht sollte man allein deswegen die Mauer schon wieder hinstellen, damit von beiden Seiten mal geschrieben werden kann. Ja, eine Klagemauer wäre doch was Wunderbares, wo die Leute sich erleichtern könnten. Im Zeitalter der Elektronik ein total überflüssiges Mandala. Denn das ist sie doch, die Mauer. Ein Rosenkranz für ewig Gestrige. Also, Sie haben mich doch gefragt nach meinem Lieblingsspruch auf der Mauer. Ich sag jetzt mal einen Spruch, der, glaube ich, nicht auf der Mauer stand, der aber hätte draufstehen müssen. Und das ist Nächstenliebe als globales Projekt. Wie wäre das denn? Klingt gut. Und auch die Klagemauer ist keine schlechte Idee, gegen die aber einige Menschen sicher etwas einzuwenden hätten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Abbrechen die Scheiße hier. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Schmatzkuchen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Nieder mit dem repressiven Gravitationsgesetz. Mit beiden Hoden fest auf dem Boden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Jetzt ist die Dose leer. Meiner auch. Die Mauer als Wandzeitung von den Sprüchen und Zeichnungen auf der Westberliner Seite. Ralf Beider-Kellen und Kumpane riefen uns die Zeit und die kernigen Sprüche in Erinnerung.